Im Frühjahr 2024, rund 100 Tage nach den Insolvenzen, gewinnen die Aufklärer nur langsam die Oberhand bei Österreichs größter Insolvenz, die in viele deutsche Städte ausstrahlt, die den Elbtower in Hamburg genauso betrifft wie das KaDeWe in Berlin. Der Erbauer des Reichs, René Benko, musste inzwischen auch als Einzelunternehmer Insolvenz anmelden. Mehrere Staatsanwaltschaften beschäftigen sich mit Benko, ebenso ein Untersuchungsausschuss im österreichischen Parlament. Gleichzeitig üben die Gläubiger auf vielfältige Weise enormen Druck aus. Die Banken und Versicherer machen Eingaben beim zuständigen Handelsgericht, um die Insolvenzfälle so zu managen, dass ihr Schaden möglichst begrenzt bleibt. Sogar die Anteilseigner, die Millionäre und Milliardäre, beginnen sich miteinander zu verbünden. In unregelmäßigen Telefonkonferenzen versuchen sie mit ihren Anwälten zu klären, wo Benko und seine Partner sie getäuscht haben, welche Forderungen sie gegenüber den Insolvenzverwaltern stellen und welche Informationen sie überhaupt untereinander austauschen dürfen. Manche wollen Gerechtigkeit und sehr viele ihr Geld zurück. René Benko, der Mann, den die Welt des Geldes und der Politik angebetet hat, dieser Mann hat keine Freunde mehr. Die gerichtlich eingesetzten Sanierungsverwalter indes haben alle Hände voll zu tun, die empörten Gläubiger zu beruhigen. Bei der Prime sorgen geplante Immobilienverkäufe im Paket für Ärger, etwa des Goldenen Quartiers zusammen mit dem Park Hyatt. Die Gläubiger fürchten, dass sie wegen der schlechten Immobilienkonjunktur zu Ramschpreisen verkauft werden müssen. Der Deal platzt. In einem Schreiben ans Wiener Handelsgericht, Aktenzeichen 6S206-23W-40, fordern Versicherungen und Banken den Entzug der Eigenverwaltung bei der Signa Prime und regen an, in Vorstand und Aufsichtsrat Menschen mit Immobilienkompetenz zu engagieren. Gläubiger einer Anleihe der Development wiederum halten zahlreiche Zahlungen in den letzten Monaten vor der Insolvenz für obskur. Die Gläubiger sind vor allem Hedgefonds aus London und die wissen sich zu wehren. Die Gläubiger fragen sich, ob ausgeübte Put-Optionen der Anteilseigner wie Roland Berger bedient wurden und ob die 189,8 Millionen Euro, die Klaus-Michael Kühne für den Berliner Bürokomplex Beam gezahlt haben soll, tatsächlich angekommen oder irgendwo versackt sind. Ein Vorstand eines großen institutionellen Geldgebers hat dazu eine klare Meinung. Das sei problematisch, dem werde man hinterhergehen. Das bereite den Anwälten beider Seiten noch wahre Freude. Den Sanierungsverwaltern bleibt angesichts des Widerstands großer Gläubiger letztlich nichts anderes übrig, als mit einem neuen Sanierungsplan die schlimmsten Bedenken zu zerstreuen und den Gläubigern dauerhaft Mitspracherechte einzuräumen. Es ist kurz vor Ostern, als Mehrheiten der Gläubigerversammlung der beiden Immobiliengesellschaften einer Treuhandsanierung zustimmen. Österreichs Anwalt, Wolfgang Peschorn, der den Plan entschieden ablehnt, wird überstimmt. Den Gläubigern wurde suggeriert, dass es gar nichts für sie gäbe, wenn man in Konkurs gehe, kritisierte er. Mit der Annahme der Sanierungspläne wurde allerdings der Aufklärung der Vorgänge um Signa ein Hindernis entgegengestellt. Nun wird das Vermögen der Prime und Development an Treuhänder übergeben, in diesem Fall den Sanierungsverwaltern, und komplett verwertet, was bis zu 5 Jahre dauern kann. Der Erlös fließt an die Gläubiger. Die Quote soll mindestens 30% betragen. Mit der Entscheidung in den Gläubigerausschüssen, so meinen viele, trete endlich mehr Ruhe ein, zumal die Hauptversammlung von Prime und Development den Plänen ebenfalls zustimmen. Doch in den kommenden Tagen und Wochen erschüttert ein kleines Beben nach dem nächsten die Signa. Im April 2024 meldet die Holding Konkurs an, weil mit keinen nennenswerten Beteiligungswerten aus den Beteiligungen an Signa Prime und Signa Development mehr zu rechnen sei, wie es in der Begründung heißt. Und die erst jüngst neu konstituierten Aufsichtsräte von Development und Prime zerlegen sich wenige Tage nach der Formierung. In einer gemeinsamen Mitteilung geben Karin Exner-Wöhrer, Vorstandschefin der Salzburger Aluminium AG, SAG, und der Immobilienexperte Michael Mitterdorfer ihren Rücktritt bekannt. Es traten Auffassungsunterschiede über die Rolle und Aufgaben des Aufsichtsrats im Sanierungsverfahren auf. Diese ließen sich nicht restlos klären. Deswegen habe man die Gremien informiert, die Aufsichtsratsmandate in der Signa Development Selection AG sowie der Signa Prime Selection AG zurückzugeben, erklären Exner Wöhrer und Mitterdorfer in einer Pressemitteilung der Salzburger Aluminium Group. Der Rücktritt der beiden offenbart ein grundlegendes Problem. Der Neustart der Signa-Gesellschaften gerät zum Fehlstart. Die Treuhänderschaft erscheint als Irrweg. Denn in dem Dreieck aus Treuhändern, Aufsichtsräten und Vorständen herrscht großes Misstrauen. Wie groß die Dissonanzen sind, geht aus zwei Schreiben hervor, die der Sanierungsverwalter und Treuhänder der Prime, Norbert Abel, an die Aufsichtsräte schickt. Nur einen Tag nach Bestellung der neuen Kontrolleure, am 11. April, übt er per E-Mail massiven Druck aus, den Immobilienspezialisten Herwig Teufelsdorfer als neuen Vorstand der Signa Prime zu bestellen. Die Bestellung des neuen Vorstandes bis zum 12.04.2024 ist sohin eine unabdingbare Voraussetzung, um die Wahrung der Gläubigerinteressen sowie die weitere ausreichende Handlungsfähigkeit der SPS, Signa Prime Selection, sicherzustellen. Als Grund für die Eile nennt Abel die Rückholung der deutschen Immobilien aus der Insolvenz, um die Quotenerwartung für die Gläubiger nicht zu verschlechtern.